warum eine Cannabis-Legalisierung in Deutschland längst überfällig ist. Herzlich willkommen heute mal wieder mit einer menschlichen Stimme, uncutted und live und direkt, nicht live, nur direkt. Aus der schönen Stadt Berlin in euer Wohnzimmer, und das Thema haben wir schon gesagt, ist die Legalisierung von Cannabis und die Für und Widers, wenn es da überhaupt wieder geben kann. Denn was wir ja vor allen Dingen haben, ist das Hauptargument gegen eigentlich für eine Legalisierung eigentlich aller sogenannten Rauschgifte, ist ganz klar die Entkriminalisierung respektive die Kriminalisierung, die wir mit der Prohibition hervorrufen. Aber um den Bogen nicht allzu weit zu spannen, bleiben wir bei dem Entheogen. Cannabis, der heilsamen Wirkung und auch der Wunder, die es ziemlich offensichtlich weltweit auf dem Markt, also in den Wirtschaftssektoren auslöst. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland titelt: Cannabis und die Bundestagswahl, dreht sich da was. Die Verbotspolitik bei Cannabis ist gescheitert. Selbst die Drogenbeauftragte mit CSU-Parteibuch will Kiffende nicht mehr strafrechtlich verfolgen. Ja, das ist auch anhand des fast schon albernen Drogenberichts, der dann noch abgeliefert wurde zum Ende der Legislatur, sehr wünschenswert, ja. Ich denke auch, dass es einfach ein Willen der Bürger ist. Ja? Da kann man einfach mal schauen, wie viele Leute haben sich über den Deutschen Hanfverband darum bemüht, bei ihren Abgeordneten im jeweiligen Wahlkreis für eine Legalisierung, dass sich die Abgeordneten dafür einsetzen. Das sind eine ganze Menge. Das ist überhaupt der Grund, warum Politik darüber nachdenkt und sich da ein gewisser Druck aufbaut. Und Druck haben wir ehrlich gesagt genug in diesem Land oder überhaupt allgemein. Ich finde, da muss man sich das mit dem Kiffen nicht auch noch dazu holen. Ferner ist es natürlich so, dass da auch ein Multimilliarden-Euro-Markt dahinter steckt. Das sieht man ja bei den Kollegen in den Vereinigten Staaten. Auch in Kanada ist eine Mega-Industrie gewachsen mit den modernsten Gewächshäusern. Die dänischen Nachbarn machen es ähnlich. Also sprich, wir verpassen da auch den Anschluss. Cannabis ist Medizin, Cannabis ist spirituelles, ein spirituelles Rauschmittel, Rauchwerk, wie auch immer ihr das nennen wollt. Es sollte nicht verboten sein. Und wer bitte nimmt sich das Recht heraus, zu sagen, pflanz hier kein Cannabis an. Kiff nicht. Ja, das ist einfach ein Eingriff in die Privatsphäre sondersgleichen. Und alleine deswegen schon ist eine Legalisierung überfällig. Vor allem aber auch die Entkriminalisierung muss man sehen. Und auch ganz wichtig, wir haben in den letzten Jahren immer wieder mit chemischen Cannabinoiden versetzte Blüten- und Haschischsorten auf dem Markt, und das nimmt einfach Überhand. Das liegt daran, dass die organisierte Kriminalität ihre Finger da im Spiel hat. Das sollte man sich als Land nicht gefallen lassen, als Staat, ja. Da sollte der Staat aktiv werden und einfach sagen, wir machen das legal und produzieren, erstmal importieren und sorgen dann dafür, dass wir so schnell wie möglich selber produzieren können. Eine gute Qualität Cannabis, die aber kontrolliert ist und nicht chemischen Cannabinoiden ausgesetzt ist. Denn das Rauchen von Chemieprodukten macht erstens wesentlich abhängiger als ein naturbelassener Bud, sage ich jetzt mal. Und wir haben auch schon die Strukturen dafür. medizinisches Cannabis kann man über die Apotheke ausgeben. Und vielleicht ist es sogar möglich, die Lizenzen der sogenannten Headshops einfach zu erweitern. Und so, dass sich jeder Volljährige einfach vielleicht auch nur meine Überlegung jetzt gerade so, irgendwie volljährig ist, einen Verkehrsschein oder was in die Richtung holen kann und dann eben staatlich kontrolliertes Cannabis bekommt. Haschisch veredelte Produkte, für vielleicht vergleichbar sogar mit dem Weg, den die Vereinigten Staaten vor einigen Jahren ziemlich erfolgreich im Übrigen gegangen sind. Und wir haben Modellprojekte überall in Europa, wie gesagt, Dänemark kooperiert da recht erfolgreich mit Kanada. Die Kanadier haben die größten Gärtnereien. Und auch da ist es, denke ich, ein Erfolgsprojekt. Wenn man nach Portugal guckt, sieht man auch, was eine Entkriminalisierung an Vorteilen bringen kann. Ja, pro Cannabis der Verbraucherschutz. Auf illegalen Drogenmärkten tummeln sich neben Hanfprodukten von schlechter oder sogar giftiger Qualität auch harte Drogen. Durch den kontrollierten Verkauf können Konsumenten die illegalen Märkte meiden und Cannabis von kontrollierter Qualität kaufen, was wirklich einfach nur längst überfällig ist. Und es hat auch tatsächlich massiv zugenommen. Und ich persönlich denke, dass das chemisch versetzte Cannabinoide nicht weit entfernt sind vom Opium. Wenn wir beim Opium sind, sind wir bei Opioiden. Wenn wir bei Opioiden sind, sind wir bei einem heroinähnlichen Produkt. Sollte das. Ist das das Ziel, was wir haben als Gemeinschaft? Das kann es ja wohl nicht sein. Die Entlastung der Justiz. Durch die Entkriminalisierung von Cannabis werden die Polizei und Gerichte entlastet. Gerichtsverfahren in Verbindung mit dem Konsum von Cannabis würden entfallen. Was ganz hervorragend wäre, auch die Kontrollen an den Grenzen würden logischerweise zurückgefahren werden können. Und wir hätten deutlich weniger junge Kriminelle, die eventuell gar nicht mehr den Ausstieg aus der Kriminalität schaffen, nur weil sie kiffen. Das sollten wir auch verhindern. Bei einem Naturprodukt, was jeder in der Theorie einfach auf seinem Balkon, zu Hause im Schrank oder wie auch immer züchten könnte, das sollte legal sein. Es gibt einfach keinen Grund, das zu verbieten, zumal wenn man die Schädlichkeit entgegenhält, zum Beispiel mit Alkohol, den man ja eben legal erwerben kann, spottet es jeder Beschreibung, ja. Dann haben wir da noch, haben wir das nicht schon? Nein. Die Kontrollierbarkeit, die Legalisierung. Mit der Legalisierung kann der Staat die Einfuhr, die Qualität, den Verkauf und die Abgaben von Cannabis besser kontrollieren. Der Verkauf wäre beispielsweise nur durch lizenzierte Geschäfte an erwachsene Konsumenten legal. Aufklärungsgespräche vor dem Verkauf können Pflicht werden. Ob das nun nötig ist, weiß ich nicht. Ich denke, das macht man ja bei Schnaps auch nicht, aber lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ja, in diesem Sinne halte ich es für einfach nur sinnvoll, dass man so schnell wie möglich Cannabis legalisiert und vor allen Dingen die Kiffer entkriminalisiert. Zum aktuellen Stand. Grüne und FDP sind sich einig, Cannabis soll in Deutschland legal sein. Das ist tatsächlich wünschenswert, dass die Ampel das möglich macht. Das würde mir persönlich schon einen Auftrieb geben. Ne? Die SPD fordert im Wahlkampf bereits die Entkriminalisierung kleiner Mengen. Bis zu 6 Gramm sind da, glaube ich, im Gespräch. Das ist allerdings jetzt schon wieder verwirrend, weil ich bin der Meinung, dass wir hier in Berlin sowieso 10 Gramm freigegeben haben. zum Thema Entkriminalisierung empfehle ich euch Matthias Bröckers, falls ihr ihn noch nicht kennt. Bröckers.com mit OE. Der hat wirklich, mal abgesehen von die Drogenlüge, einige interessante Bücher und auch Videobeiträge selbstredend zum Thema Drogen eben an sich und Drogenhandel zur Verfügung gestellt. Die sind ganz hervorragend recherchiert, kann man nur empfehlen. Matthias Bröckers, vielleicht auch einfach nur mal googeln. Ja, da werdet ihr natürlich jede Menge andere interessante Sachen auch finden. Ich empfehle euch außerdem Lucys Rausch, dann den herausragenden YouTuber Die Zuversicht, der über entheogene Pflanzen und überhaupt über die Ritualkultur, all solche Sachen, viele, viele Beiträge auf seinem Kanal habt. Die findet ihr selbstverständlich auch in der Videobeschreibung. Ja, und damit würde ich es dann auch schon dabei belassen wollen. Der Rest wäre sehr persönlich und ja, ich denke auch, dass es da einfach nicht viel zu sagen gibt dazu. Legalize it now. Ja, und nochmal kurz in eigener Sache. Entheogene, also sprich Cannabis-Rauschkultur, gehört natürlich absolut in den Fokusbereich von Ätherwelten, genau eben wie freie Energie und Umweltschutz. Ganz wichtiges Thema auch für uns. Aber wir sind da der Meinung, dass das schöne deutsche Wort Nachhaltigkeit auch ernst genommen werden sollte und beschäftigen uns daher mit Free Energy. Also das soll auch ein Kernthema werden. Also sprich, wie kann man sich aus der Atmosphäre Energie ziehen über Tesla-Coil-Verfahren und so weiter. Ich möchte das jetzt hier in diesem Beitrag gar nicht vertiefen, einfach nur mal aufwerfen. Wenn ihr da also was zu sagen habt, sprecht das gerne in die Mitteilungsbox und das werden wir jetzt fokussieren, wie natürlich auch weiterhin. Da werde ich gucken, dass ich die interessantesten Beiträge bei Stolen History, bei Stolen History halt eben, weiter vorlesen lasse über den Reader und euch das zur Verfügung stelle für die etwas Lesefaulen, wozu ich auch gehöre. Und deswegen lese ich das auch nicht vor. Gut, meine Lieben, in diesem Sinne, mögen alle Wesen im Kosmos dauerhaft Glück und Leichtigkeit erfahren. Lebt wohl, bis bald. Reagieren. 173. Copyright-Warnzeichen Ina Fassbender, AFP. Der Gesundheitsexperte der SPD verweist auf neuartige Gefahren beim illegalen Straßenhandel und plädiert für eine kontrollierte Abgabe an Erwachsene. Den jungen Liberalen reicht das nicht. Lauterbach für Legalisierung von Cannabis. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich dafür ausgesprochen, in einem möglichen Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP eine Legalisierung von Cannabis festzuschreiben. In einem Interview der Rheinischen Post, Mittwoch, plädierte er dafür, eine kontrollierte Abgabe an Erwachsene zu erlauben, um dem Handel von mit Heroin versetztem Cannabis einen Riegel vorzuschieben. Jahrelang habe ich eine Cannabis-Legalisierung abgelehnt. Mittlerweile komme ich als Arzt aber zu einem anderen Schluss, sagte Lauterbach. Immer häufiger wird dem illegal verkauften Straßencannabis neuartiges Heroin beigemischt, das sich rauchen lässt. Damit werden Cannabiskonsumenten schnell in eine Heroinabhängigkeit getrieben. Dieses Phänomen sei neu und verändere die Lage. Mit einer Legalisierung von Cannabis ließe sich der Handel mit verunreinigtem Haschisch unterbinden, sagte der SPD-Politiker. Ich bin deswegen dafür, dass wir in einem möglichen Koalitionsvertrag mit Grünen und FDP einen Passus zur legalen und kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene formulieren. Der FDP-Nachwuchs plädierte für eine noch weitergehende Reform. Statt den kleinsten gemeinsamen Nenner braucht es nun große Reformen, die weit über die Legalisierung von Cannabis hinausgehen, sagte der Chef der jungen Liberalen, Jens Teutrine, der Rheinischen Post. Die Prohibition, Kriminalisierung und Stigmatisierung von Cannabis ist gescheitert. Nur eine vollständige Legalisierung würde notwendige Qualitätsstandards und Jugendschutz sicherstellen. FDP und Grüne sind für eine Legalisierung von Cannabis und einen Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften. Die SPD hingegen befürwortet eine regulierte Abgabe an Erwachsene zunächst in Modellprojekten, die von Präventions- und Beratungsangeboten begleitet werden. Vertreter von Polizeigewerkschaften warnen vor einer Legalisierung. Sie argumentieren unter anderem, bei Cannabis handele es sich um eine oft verharmloste Droge, die gerade bei Jugendlichen zu erheblichen Gesundheitsproblemen und sozialen Konflikten führen könne.